Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, 12. Kapitel, Verse 1 bis 2. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in der wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Gott segne dieses Wort. Der Wettlauf des Glaubens. In dieser Textstelle heute lernen wir und erfahren wir, zeigt uns unser Herrgott auf, was wir tun müssen, können und sollen, um den Wettlauf des Glaubens bis zum Ende durchzuhalten und auszuhalten. Am Anfang dieses Verses lernen wir von vielen anderen, die diesen Wettlauf gelaufen sind, den Wettlauf des Glaubens bis zum Ende erfolgreich gelaufen sind. Was hier entscheidend zu verstehen ist, worauf es hier ankommt, ist, dass unser Glaube, also wie wir in Vers 2 sehen, darauf ankommt, dass wir unsere Augen auf Christus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Das bedeutet, unser Herr Jesus Christus ist der Autor und der Vollbringer, der Vollschaffende, er vollschafft unseren Glauben und führt unseren Glauben vom Anfang bis zum Ende durch. Er ist derjenige, der dieses Rennen von dem, dieses, wovon wir sprechen, für uns in unserer Stelle läuft, diesen Wettlauf gewinnt für uns, wenn wir uns ihm unterordnen. Und wir lernen, wir fragen uns auch, welche Freude denn nun das war, dass er den Tod der Schande am Kreuz bereit war für uns zu tun. Was war denn diese Freude? Die Freude war, dass er unseren Glauben, wenn wir uns ihm unterordnen, im Glauben an ihn, an unserer Stelle, den Glauben vollendet, von Anfang bis zum Ende. Es ist nichts, was wir tun, da ist nichts, was wir tun können. Jesus Christus hat alles getan am Kreuz und das ist die Freude, von der wir hier erfahren, seine Freude, wenn wir zu ihm kommen, als seine Kinder sozusagen und Abba Vater, ihn anrufen, Abba Vater und ihm um Hilfe bitten, mit untergeordnet und mit als reuige Sünder, mit offenen Herzen. Und er vollendet unseren Glauben und sieht uns durch diesen ganzen Schwierigkeiten, den schweren Wettlauf des Glaubens, der nun wirklich kein leichter Weg ist. Das tut alles unser Jesus Christus von Anfang bis Ende. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Bibeltext und dass du uns hilfst, zu verstehen, dass unser Glaube voll und ganz mit dir anfängt und auch mit dir endet. Das nimmt uns die Last, dass wir das selber alles tun sollen können. Wir können das nämlich nicht. Und gib uns Kraft und Mut, zu dir zu kommen, immer, egal was es ist, und so den Wettlauf des Glaubens erfolgreich abzuschließen, den du für uns läufst und wir nur zu dir kommen können im Gebet als reuige Sünder und dir Dank sagen. Und das tun wir. Wir danken dir, Herr Jesus. In deinem geheiligten Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder